Tag für Tag, Jahr um Jahr. Ich will mir darüber klar werden, wie genau ich meine Zeit verbringe, und auf der Suche nach 8 möglichen Arbeitsstunden täglich zeigt sich, wie mein Leben sich verliert und verrinnt im Sortieren, Verstauen, Ordnen. Ich gehe hin und her, streife durch den großen Raum, der, als ich vor 33 Jahren hier ankam, eine Scheune war. 6 auf 12 Meter, 6 Meter Firsthöhe, breite Objekte und Papiere auf einem riesigen Tisch aus, der früher im Pfarrhaus von Esthers Großeltern stand. Bei Sonne hocke ich im felsigen Wintergarten nebenan oft einfach nur da, denke an nichts, freue mich über das nun voll transparente Plexiglasdach, schaue den Himmel an. Die Mittagszeit verbringe ich meist in meinem Büro, so nenne ich das kleine Zimmer, weil dort Ordner und Hängeregistratur untergebracht sind. Sitze im Binsenstuhl am Fenster, Porridge essend oder im Schlafsack, wenn es kalt ist. Dann schaue ich meine Mails an, lese Nachrichten, Aufsätze in Medium Daily, im Guardian, seltener ein Buch. Die Schrift ist mir oft zu klein. Ich finde es angenehmer, auch Bücher am beleuchteten Bildschirm zu lesen. Vielleicht Chat oder Telefon mit meinen Kindern. Sehr bald schon werde ich müde, schiebe den Laptop vom Bauch, setze die Brille ab und schlafe ein. Nach ungefähr einer Stunde koche ich mir einen Schwarztee, noch immer aus dem Teelädeli in Bern. Ernst hat mir das Glas mitgebracht, in dem Esther und ich unseren Ostfriesentee aufbewahrten. Ich lasse ihn ziehen, kippe die kleine Sanduhr um. Es dauert knapp 3 Minuten, bis der Sand durchgelaufen ist. Ich nehme Hafermilch und Ahornsirup zum Tee. Es ist etwa 15 Uhr. Dann 2 bis 3 Stunden irgendeine Arbeit, draußen oder drinnen, putzen, jäten. Alle paar Tage fahre ich mit dem E-Bike zum Einkaufen ins Dorf. Wenn ich zurückkomme, habe ich Hunger, werde schwach in den Knien, also koche ich mir etwas. Gemüse, Pilze, Teigwaren oder Kartoffeln, Ziegenkäse, alle paar Tage ein Ei, höre dabei Radio France Musik. Vielleicht gibt es noch ein Dessert. Sojajoghurt mit Aprikosenkompott oder Bananen. Danach abwaschen, aufräumen, es ist 19 Uhr vorbei. Im Winter stelle ich schon mal die elektrische Wärmedecke in meinem Bett an, schließe die Haustür und das Tor zum Wintergarten, gehe ins Bad, richte alles für den Tee oder Kaffee am Morgen, genügend Wasser im Wasserkocher, kaltes Wasser im Kännchen, die Puschkanne, die große blau-weiße Tasse, den langstieligen Löffel, Teebeutel, Kaffeepulver in einer Dose. Alles hat Platz auf einem kleinen Tablett neben meinem Bett. Im kleinen Zimmer, 7 Quadratmeter, drehe ich den Radiator auf sein Minimum und ziehe mich langsam aus, lege die Kleider auf den Divan. Das ist ein schmales, zusammenlegbares Gästebett, das sich an der rechten Längswand, die das kleine Zimmer vom großen Raum trennt, platziert habe und tagsüber brauche. Ich nehme den Computer vom Netz und lege ihn mit Brille im ungeheizten Schlafzimmer aufs Bett. Endlich kann ich in mein gewärmtes Lager steigen, 3 Decken über mir. Die oberste Decke mit schwarz-bunt leuchtendem Navajo-Design wurde vermutlich in China produziert. Ich habe sie vor vielen Jahren aus Los Angeles mitgebracht und bald bemerkt, dass die gleichen auch in Bern auf dem Markt zu haben sind. Bald ist mir so warm, dass ich die Wärmedecke ausschalte, den über die Bettdecken ausgebreiteten Schlafsack und meinen Kunstpelzmantel beiseite schiebe, mich aufsetze und etwas höre oder lese, einen Film anschaue, oder schon mal eine Runde schlafe. Das sollte möglichst nicht sein, denn es macht schlaflos mindestens ab Mitternacht. Warum schreibe ich das alles auf? Für mich ist es gar nicht uninteressant. Ich lese auch gern über den Alltag anderer und komme meiner Langsamkeit auf die Spur, ohne die besonders toll zu finden. Aber insgesamt wirkt es auf mich sogar behaglich. Wäre da nicht so viel Unerledigtes, so viele Vorhaben? Das ist leicht gesagt, haben oder sein. Seins Vergessenheit nach Martin Heidegger 1889 bis 1976, keinen Sinn mehr ausbuchstabieren. Ist das ein Programm? Zeit für Besinnlichkeit? Eher ein Wegdämmern. Das ist schamvoll. Altern als Schande. Der Trieb, sich zu verstecken, im Hintergrund zu halten, zu beobachten, schon wie aus einer anderen Zeit. Wenn ich früh morgens 4 Stunden mit Schreiben verbringen kann, ist es gut gelaufen. Urs Jäggi ist mein Vorbild. Obwohl ich nicht weiß, wer jetzt auf sein hinterlassenes Werk Wert legt. Künstlernachlässe sind oft eine Belastung, je umfangreicher, desto mehr. Aber ihm selbst hat seine Arbeit sicher gut getan. Er sah straff aus auf dem Foto. Andere laufen schon mit nicht mal 70 am Rollator. Auch die Art des Alterns ist nicht nur Schicksal. Von wegen Schicksal war der Titel eines Films von Helga Reidemeister von 1979 über eine Frau aus dem Märkischen Viertel, einer Hochhauswüste vor Berlin. Ich möchte auch gern tanzen, allein, ohne Programm, ohne festgelegte Schritte. Fast jede Musik regt mich dazu an. Bewegungslos Musik hören, das geht fast nicht. Wenn ich Musik am Computer höre, sehe ich mich oft noch ein anderes Programm nebenbei gucken. Seit ich die Lautsprecher angeschlossen habe, wird der große Raum zum Bewegungsraum. An guten Tagen tanze ich, sobald ich ihn betrete und die Musik läuft. Manchmal sogar zum Rhythmus der Sprechstimmen, egal was sie sagen. Das ist etwas Neues, hat mit dem Raum zu tun, mit dem Alleinsein, mit dem Boot. Zum allerersten Mal erlebe ich den großen Raum in einem Kontinuum, auch im Winter. Ich muss ja nicht stillsitzen, kann herumgehen oder tanzend denken. Das Rudern tut gut auf dem Water Rower aus Holz mit Wasserwiderstand, ein Designobjekt, natürlich geschenkt. Er steht vor dem Fenster im großen Raum mit Blick auf Wiese und Bach.